Kundgabe 3295. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.10.1944. Tröstung. Gottes Wort, Beweis seiner Liebe. So ihr das Leben der Seele ernst nehmt, wird jeder Tag und jede Stunde für euch segensreich sein. Denn ich bedenke euch eurem Willen gemäß. Und so ihr nun glaubt, in Gefahr zu schweben, geistig oder irdisch, solltet ihr immer bedenken, dass ich selbst euch nahe bin, weil ihr euch durch euren Willen schon als meine erwiesen habt, weil ihr also zu denen gehört, die mein sein wollen, die unter meinem väterlichen Schutz zu stehen begehren. Und diese Kinder lasse ich nicht in der Not, sondern ich errette sie, so wie es der Seele zuträglich ist. Ich habe eine gar gewaltige Liebe zu euch, jedoch gehört dazu auch ein gewisses Maß von Leid, das eurer Seele auferlegt werden muss, um reifen zu können. Und darum ist die Not nicht ganz auszuschalten aus eurem Leben. Ihr müsstet ein Maß auf euch nehmen, weil es zur Läuterung eurer Seele notwendig ist. Und darum dürftet ihr das Leid nicht als Mangel von Liebe ansehen und glauben, dass ich euch verlassen habe, sondern ich bin euch in der Not näher denn je und stärke eure Seele, dass sie das Schwere überwindet. Und darum werdet ihr immer wieder herausgeführt, so wie ihr ergeben in meinen Willen alles traget, was ich zulasse zu eurem Seelenheil. Die Liebe zu euch bestimmt euer Schicksal. Und diese Liebe lässet euch auch nicht hilflos, so ihr Hilfe benötigt. Darum vertrauet stets auf meine Liebe und lasset euch nicht niederdrücken von den Nöten und Leiden der Zeit, denn ich beende sie zur rechten Zeit. Amen. Mein Wort ist das wertvollste Gut, das ihr besitzet auf Erden. Und dieses Wort soll euch alles sein, denn im Wort bin ich selbst. So ihr also mich selbst habt, solltet ihr nichts anderes mehr anstreben, ansonsten ihr die Liebe zu mir teilet mit dem, was ihr begehrt. So ich aber im Wort bei euch bin, steht euch das höchste Gnadenmaß zur Verfügung, und also soll euer Sehnen dann gestillt sein nach den Gütern der Welt. Denn was sind diese gegen mein Wort? Gegen den Beweis meiner innigsten Liebe zu euch, gegen die Spende von Kraft und Gnade. Ihr habt das Höchste, so ihr mein Wort habt, und solltet nichts mehr begehren außer diesem. Denn mit meinem Wort gehen euch auch die Verheißungen zu, dass ich sorge für euer leibliches und geistiges Wohl. Und da mein Wort Wahrheit ist, so sorget euch nicht um das, was euer Körper benötigt, sondern nur um das, was der Seele dienlich ist. Und lasset euch genügen an meinem Wort, das wahrlich das Kostbarste ist, was meine Liebe euch bieten kann, auf Erden. Habt ihr mein Wort, so wird es euch auch nicht an Kraft mangeln, euer irdisches Leben zu meistern. Denn ihr habt ja dann mich selbst. Und also müsstet ihr noch kraftvoll sein und den Lebenskampf bestehen können mit Erfolg. Lasset euch durch nichts den Glauben und die Zuversicht nehmen, dass mein Wort der alleinige Kraftquell ist, aus dem ihr schöpfen dürfet täglich und stündlich und das euch niemals ungestärkt lässet. Denn nehmet ihr mein Wort in euch auf, dann nehmet ihr mich selbst auf. Und wo ich bin, kann keine geistige und keine irdische Not mehr sein, wenngleich ihr euch auch dem Anschein nach in letzterer befindet. Lasset mich bei euch sein im Wort, und euer Leben wird nur eine ständige Aufwärtsentwicklung sein. Die irdische Not aber berühret euch nicht mehr, denn ihr achtet dann euren Körper gering, so die Seele mit mir verbunden ist. Ihr habt einen sicheren Beweis meiner Liebe zu euch in den Händen. Und meine Liebe ist wahrlich das Köstlichste, das ihr erringen könnt. Sie erfasset euch und verlässet euch nimmer, bis ihr gänzlich mit mir vereinigt seid und die Erde verlassen könnt. Es währet nicht mehr lange und das Erdenleben ist beendet. Doch die Zeit zuvor ist eine Kampfzeit, die ihr bestehen müsset. So ich aber im Wort bei euch bin, soll sie euch nicht schrecken, sondern nur mutig machen, denn ich habe euch meine Hilfe zugesichert und verlasse euch nicht. Und ob ihr noch so sehr von drohenden Gefahren umgeben seid, solange euch mein Wort zugeht, wisset ihr auch, dass ich selbst bei euch bin und dass ihr nichts zu fürchten braucht, was euch bedrohlich erscheint. Ihr dürfet aber auch nichts anderes begehren, um nicht der Macht dessen zu verfallen, der sich euch zu nahen versucht, indem er die Wünsche in euch rege werden lässet nach irdischen Freuden und irdischem Besitz. Lasset alles unbeachtet, was der Erde noch angehört, und strebet mir nur mit allen Sinnen, mit ganzer Liebe entgegen. Gestaltet euch zur Liebe, auf dass ich gänzlich in euch Aufenthalt nehmen kann. Lauschet nach innen, auf dass ihr mich vernehmet, und nehmet mein Wort hin als Unterpfand meiner Liebe, die euch ewiglich gilt und auch durch alle Gefahren des Leibes und der Seele hindurchführen wird. Denn mein Wort ist Wahrheit, und mein Wort verheißet allen das ewige Leben, die es gläubig aufnehmen in ihr Herz und danach leben. Erquicket und labet euch daran, was meine Liebe euch bietet, und verlanget nichts anderes, so ihr mein Wort habt und euch daran aufrichten könnt. Amen.